wollte nur in einem rein Europa leben. Die Straßen waren sauber, man traute sich nachts auch aus dem Haus. Und die Kinder wuchsen in einem wahren Deutschland auf. Als alle in Valhalla sehen.